Die zweite Plenarsitzung des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas in seiner siebten Wahlperiode fand am 22. November in Pyongyang statt. Die Mitglieder und Kandidaten des Zentralvorstandes des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas nahmen daran teil. Auf der Sitzung wurden besprochen die Aufgaben der Grundorganisationen des Generalverbandes für die konsequente Durchsetzung der programmatischen Aufgaben im historischen Schreiben des Genossen Kim Jong-un an die Teilnehmer des 7. Kongresses des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die zeitgemäße Pflicht der Arbeiterklasse von Kim Il-sung und Kim Jong-il und die Aufgaben der Gewerkschaftsorganisationen.